A veces los viernes caen en sábado. Te dejamos elegir tu tiempo y tu lugar. Porque volaste hasta la tierra de nadie. Hoy... Niemandsland. Lo único fijo, 91.4 de la FM. Y si quieres escucharnos por internet, www.contrabanda.org. Hallo, hier ist wieder Niemandsland bei Kontrabanda FM auf 91.4. Wir senden wie immer freitags von 16 bis 18 Uhr direkt von hier, von der Plaza Real im Herzen Barcelonas. Auch live im Internet unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seid herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Es ist Freitag, der 27. Februar 2009. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch wie immer euer Detlef Jeskerts. Heute geht es hier im Niemandsland unter anderem auch um das Thema Vergangenheitsbewältigung, deutsche Vergangenheit. Bewältigt, immer noch nicht oder nie. 17 Jahre hatte ich Gelbsucht. Die Krankheit begann im Herbst und endete im Frühjahr. Je kälter und dunkler das alte Jahr wurde, desto schwächer wurde ich. Erst mit dem neuen Jahr ging es aufwärts. Das ist die Stimme von Herrn Bernhard Schlink. Es ist der Anfang des Romans Der Vorleser, The Reader. Die Sonne, die Wolken. Als ich 15 war, sagte er, hatte ich Gelbsucht. Die Krankheit begann im Herbst und endete im Frühjahr. Je kälter und dunkler das alte Jahr wurde, desto schwächer wurde ich. Der erste Weg führte mich von der Blumenstraße, in der wir im zweiten Stock eines um die Jahrhundertwende gebauten, wuchtigen Hauses wohnten, in die Bahnhofstraße. Dort hatte ich mich an einem Montag im Oktober auf dem Weg von der Schule nach Hause übergeben. Schon seit Tagen war ich schwach gewesen, so schwach wie noch nie in meinem Leben. Jeder Schritt kostete mich Kraft. Wenn ich zu Hause oder in der Schule Treppen stieg, trugen mich meine Beine kaum. Ich mochte auch nicht essen. Selbst wenn ich mich hungrig an den Tisch setzte, stellte sich bald Widerwillen ein. Morgens wachte ich mich. Topic of my generation. My generation, meaning the second generation, the post-war generation. We were born at the end of the war, or right after it, and we grew up in the shadow of the Third Reich, the Holocaust, the war, and we had to come to terms with my father was this general, or was this pastor who was a Nazi and did, it was just so strongly on my mind, such a strong element of my experience, my growing up, my finding my identity as a German, but also as a lawyer, that it was the obvious topic. Again, I think I'm not the only one who only began to experience himself as a German when I was old enough to travel. We grew up with the sense being German, feeling German is so problematic. You should rather feel European or member of the free world, but not German. And only when we started to travel as students or once we had a profession, we realized the outer world doesn't see us as Europeans or as members of the free world. They see us as Germans. And so we have to accept or come to terms with our German identity. I think that what 68 was about was, to quite some extent, distancing themselves from the parent generation, blaming the parent generation in such a way that the own generation becomes free of all of this burden. And it didn't really work. So what he's talking about, I would have loved to be part of this movement that was so promising. Okay, finally we can liberate ourselves from this entanglement into the guilt of the parent generation. We can step out of this shadow that the past throws on us. But it didn't really work. I think remembering something painful is painful, and even forgetting something painful is painful. So I think memory, how much it takes in or it excludes memory dealing with a painful, difficult past becomes a burden, and something one has to work through, and something one only gets free of, or one only can integrate into one's collective or individual biography after having done some work. Okay, I mean, I knew whom to expect, not the Hannah Schmidt I had had in my mind, but Kate Winslet, and she always was my first choice. The danger of evil is that very banal, very normal people, once they make this decisive step across the line, then just go down, and once you have murdered one Jew, all the others are just numbers. That is actually what is so frightening about evil, this banality. Estabais escuchando la voz del señor Bernhard Schlink, cuyo libro ha sido un éxito rotundo e increíble, sobre un tema que muchos ya pensaban que era un tema ya obsoleto, ya 20.000 veces oído, visto y hablado, pero siempre hay sorpresas. Se trata de la novela de Follies, El lector, The Reader. Hay una película del director Stephen Daldry, el guionista es el señor David Hare, y esta película está basada en la novela de, como hemos dicho, Bernhard Schlink, cuyo voz acabamos de escuchar, hablando sobre la culpa de los alemanes, sobre la guerra, el holocausto, los campos de exterminio nazis. La historia comienza en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo del colegio, el adolescente Michael Berg se siente de pronto enfermo y Hannah, una desconocida que le dobla la edad, le ayuda a llegar a su casa. Una vez recuperado, Michael busca a Hannah para darle las gracias. Comienza así un apasionado y secreto idilio entre ambos. Michael descubre que a Hannah le encanta que le lea y su relación física se hace más profunda. Hannah encuentra un inmenso placer en las lecturas que le hace. ¿Qué le hace Michael? Bueno, un placer en las lecturas que le hace Michael de fragmentos de La Odisea, Las aventuras de Huckleberry Finn y La dama del perrito. Sin embargo, pese a la intensidad de su relación, Hannah desaparece un día misteriosamente, dejando a Michael confuso y desconsolado. 8 años más tarde, siendo estudiante de Derecho, Michael asiste a los juicios por los crímenes nazis y se queda atónito al encontrarse de nuevo con Hannah, esta vez como acusada en un juicio. La ficha artística de la película es bastante atractiva. Ahí es la señora Kate Winslet como Hannah Schmidt, la protagonista, y el otro protagonista es Michael Berg, representado por dos actores. Primero por el joven David Cross, que representa la etapa de joven, y Ralph Fiennes como Michael Berg adulto. También tiene un papel el señor Bruno Ganz como profesor Ruhl. Este trabajo semi-autobiográfico del profesor de Derecho y escritor de novelas de misterio, el berlinés Bernhard Schlink, se publicó en 1995 y posteriormente fue traducido a 40 idiomas. Fue la primera novela alemana en ocupar el primer puesto en la lista de éxitos de ventas de The New York Times y suscitó su interés generalizado en 1999 cuando la señora Oprah Winfrey eligió el título para su popular club de lectura. ¿Quién habría imaginado que un libro de tan solo 218 páginas podría despertar tantas emociones?, comentó la señora Winfrey, que además apuntó que había sido el libro más leído de todas sus selecciones entre el público masculino antes de que se discutiera en su programa. Es una historia sobre lo que nosotros llamamos segunda generación, dice Schlink, refiriéndose a aquellos afortunados que nacieron más tarde, a los niños de los años de la posguerra. Tuvimos una infancia ingenua hasta que, en un momento dado, nos dimos cuenta de lo que nuestros padres, pastores y maestros habían hecho. Cuando amas a alguien que ha participado en algo terrible, se produce un conflicto. En Alemania, el movimiento que intentó comprender la guerra llegó a necesitar incluso de su propio término psicológico, es decir, la lucha por aceptar el pasado. La importancia de la novela es tal a la hora de entender la historia de un país que ha sido utilizado como libro de texto en las escuelas alemanas. El señor Harvey Weinstein o Weinstein y Miramax Films adquirieron los derechos de El Lector en 1996. A instancias de Weinstein, Anthony Minghella y su socio de producción, Sidney Pollack, se embarcaron en el proyecto. Y en un principio, Minghella escribiría el guión y dirigiría la película. Pero el dramaturgo Sir Dave Hare, que más adelante sería nominado a los Oscars por su adaptación al cine de las horas, también había leído el libro de Schlink y ansiaba ocuparse de la adaptación. La película ya está en los cines, todo el mundo puede verla. Siempre que quiere gastarse 7, 8 o 6 euros. La película tiene una duración de 123 minutos. Las nacionalidades oficiales son Estados Unidos y Alemania. La película está rodada en 4 idiomas, en inglés, alemán, griego y latín. Curioso. Es un drama. Y quien quiere ver más y saber más informaciones sobre esta película, internet está llena de más informaciones. Unas cuantas palabras en cuanto a la novela y su comparación con la película. La película se adapta de la novela. La película se aparta de la novela de Schlink, que se desarrolla cronológicamente en tres distintos segmentos, mientras que la versión cinematográfica de El Lector salta en el tiempo, en palabras de Hare, mediante una estructura que transporta al espectador al interior de la vida del personaje principal en varios momentos diferentes de su vida, durante la década de 1950, durante la década de los 90 y una vez más al pasado. También varían algunos detalles sobre la lectura. Hay libros que son escogidos para el público, diríamos, anglosajón más bien, y entonces no responden al original, a la lectura en el original, es decir, los libros que Michelle lee a su amada Hannah. Pues se han hecho 252 películas sobre el holocausto, dice Daldry, y espero que se hagan por lo menos el doble más, pero The Reader es otra cosa, y la llama una pieza atípica que sobrepasa las expectativas. Yendo a contracorriente de las historias de supervivientes previas, un personaje que aparece al final de la película, una superviviente de los campos, es representada como ejemplo de moral y fuerza intelectual y no como una víctima debilitada. Pese a que Herr, Daldry, Minghella y Pollack entendían el valor de la innovación y experimentación cinematográfica, siempre se mantuvieron fieles a un aspecto del proyecto: respetar y honrar a las víctimas de los crímenes de guerra del nazismo. Los artífices acordaron que el término perdón no se mencionaría jamás. La película, de hecho, evita cualquier alusión al tema de la redención o del perdón, pero en cambio trata el verdadero problema de cómo puede una nueva generación aceptar su negro pasado. Con este fin, el guionista y el director viajaron a Alemania con el escritor Schlink para discutir el tema de la culpa en las generaciones de la posguerra y la polémica que su novela suscitó. El libro es de una enorme importancia histórica en Alemania, dice Daldry. Es la única novela que lidia con el problema de cómo continuamos viviendo después de lo que hemos hecho. El libro produjo los elogios más extraordinarios y los ataques más violentos, añade Herr. Intentar explorar y comprender los crímenes de los nazis es un asunto peligroso y explosivo. Uno puede, sin querer, cruzar una línea que no quería cruzar. Sie nicht damit an, ehrlich zu mir zu sein? Ich habe es noch niemandem erzählt. Das sollten Sie vielleicht. Als ich jung war, hatte ich eine Affäre. Sie war Ihre Freundin? Sowas Ähnliches. Sie mochte es gern, wenn man ihr vorlas. Du erzählst mir nie, was du gerade lernst. Wir nehmen ein Stück durch. Du kannst es lesen. Ich würde dir lieber zuhören. Sage mir von den Taten, Muse. Den Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt. Warum gehst du so früh? Er geht immer so früh. Die Affäre dauerte nur einen Sommer. Ich kann nicht ohne dich leben. Schon der Gedanke daran bringt mich um. Liebst du mich? Entschuldigen Sie, ich suche nach Hannah Schmitz. Schmitz ist weg. Sie ist weg? Hat sie gesagt, wo sie hin wollte? Ich werde diese Fälle einen nach dem anderen behandeln. Mein Name ist Hannah Schmitz. Sie sind 1943 in die SS eingetreten? Ich habe Wachpersonal gesucht. Ich war Jurastudent. Ich erinnere mich ganz deutlich. Die Gesellschaft glaubt, sie würde moralischen Gesetzen gehorchen, aber das tut sie nicht. Jede Aufseherin hat eine bestimmte Anzahl von Frauen ausgesucht. Am Abend holte Hannah Schmitz sie zu sich. Diese Frauen mussten ihr laut vorlesen. Sie sagen doch, wie sollen die Juristen denken? Was wollen wir hier erreichen? Wir versuchen nur, es zu verstehen. Sieh dir diese Frau an. Welche Frau? Die Frau, die du dauernd anstarrst. Ich weiß nicht, welche Frau du meinst. Hat sie jemals begriffen, was sie ihnen angetan hat? Sie hat anderen Menschen viel Schlimmeres angetan. Sie haben Frauen ausgewählt und gesagt, du und du wirst zurückgeschickt und dann ermordet. Nein, nein! Hast du oft über die Vergangenheit nachgedacht? Es kommt nicht darauf an, was ich denke. Es kommt nicht darauf an, was ich fühle. Die Toten sind immer noch tot. Wie schuldig kann man sein? Bienvenidos und bienvenidas zum aktuellen Onda-Info. Gut Ding will Weile haben, aber dafür ist dieses Onda-Info auch mal wieder besonders schön geworden. Heute geht die Reise unter anderem nach Guatemala, wo sich Indigenas bereits seit geraumer Zeit gegen den Bau eines Staudammes zur Wehr setzen. Außerdem haben wir den Erfolg des peruanischen Films La Teta Asustada auf der diesjährigen Berlinale zum Anlass genommen, uns etwas genauer mit dem Bürgerkrieg zu beschäftigen, der dort 20 Jahre lang gewütet hat. Die Meldungen heute drehen sich um einen neuen Geheimdienstskandal in Kolumbien und darum, inwiefern Community Radios den Flugverkehr gefährden. Und bevor es losgeht, noch ein super wichtiger Hinweis. Unsere neue CD-ROM ist fertig mit Beiträgen über Freiwilligenarbeit und unseren besten Beiträgen aus dem Jahr 2008. Bestellen könnt ihr die natürlich über unsere Homepage. Und Musik ist in diesem Onda-Info auch nicht gleich Musik. Vor einigen Tagen erreichte uns eine CD aus Buenos Aires. Ein Musiksampler, der vom Radiokollektiv La Tribu herausgebracht wurde. Ein Sampler über die Arbeit mit dem schönen Namen Todos Queremos Llegar a Casa. Wir wollen alle zu Hause ankommen. Wir schlagen das Inlet auf und lesen, was es damit auf sich hat. Diese CD ist entstanden aus dem Widerstand der Metroarbeiter, die sich weigern, die Schönheit ihres Tuns in reine Ware zu verwandeln. Aus der Hoffnung heraus, die Ökonomie des Marktes in eine Ökonomie der Wünsche zu verwandeln. Aus der Sicherheit heraus, dass kein Akt der Revolte umsonst ist. Deswegen diese Lieder. Musik für die Barrikaden der Zukunft, klingende Streikposten, akustische Streiks, kleine politische Fantasien, die wenigstens für einen Augenblick den Kapitalismus neutralisieren. In der Hoffnung, dass das Feuer die Straßen entzündet, dass die Geschichte uns unsere Vorsicht aufgeben lässt und wir zu ihren Protagonistinnen werden. Kommt also mit auf eine kleine akustische Reise über die Geschichte des Kampfes der Metroarbeiterinnen in Buenos Aires, deren Stationen immer zwischen unseren anderen Beiträgen zu hören sein werden. Como crece el cañaveral, no hay tiempo que esperar. Las penas son de nosotros y el azúcar, la azúcar ajena. Ay, caña de azúcar, dame fuerza para la lucha. Ay, caña de azúcar, dame fuerza para la lucha. Ay, caña de azúcar, dame fuerza para la lucha. ...1997. Arbeiterinnen der Metro in Buenos Aires legen den öffentlichen Verkehr lahm aus Protest gegen die Entlassung eines Fahrers. Sie erreichen seine Wiedereinstellung. 1998. Nach Jahren der Forderungen haben Frauen das erste Mal Zugang zu Jobs im öffentlichen Nahverkehr in Buenos Aires. Kolumbiens Geheimpolizei im Fokus der Staatsanwaltschaft. Immer mehr Fakten belegen eine kriminelle Verschwörung innerhalb der Geheimpolizei, das. Die vollständigen Ausmaße des Skandals sind derweil noch nicht abzusehen. Zahlreiche prominente Richter, Staatsanwälte, Politiker und Journalisten wurden offensichtlich regelmäßig abgehört. Informationen aus dieser illegalen Überwachung gelangte gegen Bezahlung in die Gewalt von Drogenhändlern und Paramilitärs. Sogar die Guerilla-Organisation ELN konnte als Kunde der korrumpierten Behörde identifiziert werden. Die kolumbianische Staatsanwaltschaft begann am Wochenende mit Ermittlungen im Hauptquartier des DAS in Bogotá. Generalstaatsanwalt Mario Iguarán sagte, die Justiz würde alles Notwendige unternehmen, um herauszufinden, wer die Abhörung angeordnet und davon profitiert hat. Hemos elaborado un programa metodológico. Wir haben ein methodisches Programm erarbeitet und unter anderem angeordnet, ein Verzeichnis der DAS-Anlagen zu erstellen, die internen und externen Büros der Organisation zu durchsuchen und sowohl die satellitengesteuerten als auch tragbaren Überwachungsgeräte genau zu überprüfen. Wie DAS-Direktor Felipe Muñoz am Samstag, den 21. Februar, mitteilte, hat er den Rücktritt seines obersten Kommandeurs Jorge Alberto Lagos akzeptiert und forderte zusätzlich den Rücktritt des gesamten leitenden Führungsstabes der Organisation. Nach Informationen des Wochenmagazins La Semana handelt es sich um einen systematischen Missbrauch polizeilicher Befugnisse. Nach monatelangen Nachforschungen über den Fall hatte das Magazin ein Dossier veröffentlicht und die Vorgänge öffentlich gemacht. Hohe Regierungsmitarbeiter sowie Agenten des DAS seien in ein System von gegenseitigen Gefälligkeiten verstrickt, das an Praktiken des KGB erinnere. Auch Reporter von La Semana wurden demnach regelmäßig überwacht. Besonders pikant ist der Fall des Staatsanwaltes Iván Balesqués, der in Kolumbien auf höchster juristischer Ebene Ermittlungen zur Verbindung zwischen Politik und paramilitärischen Strukturen leitet. Präsident Álvaro Uribe hatte ihn öffentlich beschuldigt, eine Verschwörung gegen ihn zu leiten und Beweise zu fabrizieren. Nun kam heraus, dass die Arbeit von Balesqués massiv überwacht wurde. In den letzten 3 Monaten wurden 1.900 seiner Anrufe mitgeschnitten. Am Montag bestritt Uribe, irgendwelche Überwachungen angeordnet zu haben. Der aktuelle Skandal ist nicht der erste, in den die Geheimpolizei während Uribes Regierungszeit verstrickt ist. Ex-DAS-Chef und ehemaliger Wahlkampfchef des Präsidenten, Jorge Noguera, sitzt zurzeit im Gefängnis. Er ist wegen Verbindung zu den verbotenen Paramilitärs Autodefensas Unidas de Colombia angeklagt. Hay una pelea para que no se liquide el puesto de trabajo. 2000. Die Gruppe Metro Delegados entsteht. Ein unbürokratischer, gewerkschaftlicher Zusammenschluss von Metroarbeiterinnen in Buenos Aires. Der 6-Stunden-Arbeitstag aufgrund der gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen ist eine ihrer Forderungen. 2001. Metrobetreiber in Buenos Aires wollen Arbeitsplätze abschaffen. Die Metroarbeiterinnen halten die Metros an und verhindern das Vorhaben. Auszug aus dem Onda-Info für alle Freunde und Freundinnen der lateinamerikanischen Länder vom Nachrichtenpol Lateinamerika, NPLA. Der besteht aus 4 großen Mediengruppen. Das ist NPLA, Servicio de Artículos de América Latina, PUNAL, Pool de Nuevas Agencias de América Latina, Radio Onda, Agencia de Radio América Latina y Europa, y Radio Matraca desde Berlín, Agencia de Radio Europea América Latina. In Janeiro stationierte Polizeieinheit schloss 5 Community-Radios, die aus dem Armenviertel Ciudad de Dios gesendet hatten. Die Vereinigung der Community-Radios befürchtet die Schließung von insgesamt 200 Radiostationen. Als Grund für die Schließung wurde angeführt, dass die Frequenzen der Radiosender zu Interferenzen mit dem Flugverkehr geführt hätten. Die brasilianische Vereinigung der Community-Radios hingegen stellte klar, dass diese Argumentation fadenscheinig ist, denn die Radios würden völlig andere Frequenzen nutzen als der Flugverkehr. Nach Angaben der Radioagentur AP seien im Zuge der Aktionen außerdem auch Radiostationen geschlossen worden, die weit weg vom Flughafen entfernt liegen. Allerdings wird momentan im brasilianischen Nationalkongress gerade der Gesetzesentwurf 122 behandelt. Dieser sieht die Entkriminalisierung des Sendens ohne Lizenz vor. Kommt der Entwurf durch, wäre für lizenzloses Senden in Zukunft nur noch eine Geldstrafe zu bezahlen. Jedoch seien die Geldstrafen derzeit so exorbitant hoch, dass die meisten Sender dann eh schließen müssten, erklärte José Soter von der Vereinigung der Community Radios. Die Vereinigung kritisierte außerdem, dass dieser Gesetzentwurf ein grundsätzliches Problem nicht löse, nämlich dass der Staat die Anträge für Lizenzen nicht bearbeitet. Die Anträge lägen oft jahrelang beim Kommunikationsministerium. Diese Untätigkeit illegalisiere letzten Endes die Community-Radios, erklärte die Vereinigung. In den letzten 11 Jahren wurden von mehr als 18.000 Anträgen lediglich 3.000 genehmigt. Werden die Radios jetzt unter fadenscheinigen Vorwänden geschlossen, weil sie später eventuell nur noch mit einer Geldstrafe belegt werden könnten? Wir wissen es nicht. Wir wünschen erst einmal guten Flug. Voces de América Latina es el lema con el que el proyecto de Radio Onda debutó en 1999. Desde entonces, estas voces se escuchan a través de reportajes dirigidos a las radios comunitarias de Alemania, en Alemania, Austria y Suiza. Además, Radio Onda venden a las radios públicas una selección de reportajes de autoras y autores latinoamericanas y alemanas. En internet la dirección es www.npla.de/onda. 2004. Nach 4 Tagen Streik. Interesante los reportajes que podéis escuchar ahí cada semana o cada 14 días. Hay un nuevo bloque de reportajes, los tal llamados Onda Infos, que duran unos 30 minutos cada uno, un poco más, un poco menos, y siempre tienen temas muy candentes de algún país de América Latina, sea Guatemala, sea Argentina, sea Honduras, sobre abusos de poder, sobre proyectos interesantísimos y sobre radios libres también, ahí en el Cono Sur. Ja, hallo, hier sind wir wieder aus Belém do Pará. Es ist der letzte Tag unserer Live-Berichterstattung hier vom Weltsozialforum. Einerseits sehr schade, überall wird schon auch abgebaut. Andererseits, ja, können wir auch so ein bisschen Entspannung gebrauchen, denn die letzten Tage waren noch ganz schön anstrengend. Für euch auch? Ja, für mich auch auf alle Fälle. Also ich habe so im Durchschnitt 3 Stunden geschlafen nachts und das meistens eher wegen arbeitstechnischen Sachen und ja, gestern zum Samstag musste dann auch mal Party sein und da war die Nacht dann auch wieder kürzer als geplant. Ja, hier, wir haben halt viel gearbeitet und diese ganze Chaotik hier, sowohl technisch als auch irgendwie in jeder Hinsicht mit Hitze verbunden, muss man sagen, war schon anstrengend. Ja, wir haben heute für euch nochmal ein paar nette Dinge vorbereitet. Unter anderem halten wir natürlich schon so ein bisschen Rückblick auf das Weltsozialforum, berichten aber auch nochmal von der Arbeit der freien Radios hier in Brasilien und auch von einer der ersten Assembleas. Denn heute Morgen, am letzten Tag heute hier, haben an verschiedenen Orten auf den beiden Campusgeländen kleine Versammlungen stattgefunden, thematisch strukturiert. Da geht es wieder um die Amazonasfrage, es geht um Arbeitsverhältnisse, um die Finanzkrise oder auch um Militarisierungspolitik, um nur einige zu nennen. Und heute Nachmittag wird es dann als große Abschlussveranstaltung die Assemblea de las Assembleas geben, wo alle nochmal zusammenkommen und ja sozusagen dann aus den einzelnen kleinen Veranstaltungen Bericht erstattet wird. Genau, und bevor wir dazu kommen, selber alle nochmal persönlich ein bisschen zu resümieren und auch noch einen kleinen Beitrag, den wir vorbereitet haben, mit Uli Brandt, dessen Einschätzung, den seine Eindrücke hier vom Weltsozialforum, wollen wir uns anfangs nochmal kurz zum lokalen Thema wenden. Und zwar haben wir vorgestern einen Radio Vosina oder Radio Postchi, wie es hier heißt, besucht. Das ist ein lokales Radioprojekt hier in der Nähe von Belém do Pará im Stadtteil Outeiro. Und ja, ich würde vorschlagen, wir hören da jetzt einfach mal kurz rein, um auch nochmal den Blick hier in die Region zu werfen, bevor die Zelte hier abgebrochen werden. Okay, wir sind heute wieder unterwegs, ein bisschen außerhalb von Belém, um auch zu schauen, was es hier für freie kommunitäre Radios gibt. Und wir sind hier bei einem kleinen Radio Postchi. Das werden wir gleich nochmal genauer erklären, was das ist. Und das Radio heißt Disco Globi Laser. Ich mache jetzt die Übersetzung und gebe jetzt mal ab an Andreas, der hier die Fragen stellen will. Luis Adauto, Você pode explicar como funciona essa rádio, como funciona uma rádio de poste e qual o propósito desse conceito de comunicação que vocês têm aqui no bairro? Um prazer imenso estar falando para vocês. O sistema de rádio de poste, rádio cipó ou rádio de escuta em poste, funciona basicamente como uma rádio da comunidade através da área central do bairro, que é a BL10, que é a nossa área principal, com transmissão através de cabos e de caixinhas preparadas para que a população possa ouvir a nossa comunicação, ouvir os comerciais da área e também receber as notícias do bairro, notícias locais, nacionais e até internacionais. A gente procura fazer um trabalho diversificado e esse trabalho é feito através dos comunicadores locais da nossa rádio DCL. Okay, also ein Radio Posti, das ist so eine Art Radio. Boxen werden hier an den Masten, an den Lichtmasten, an den Strommasten festgemacht, überall hier im Ort. Und dann verkabelt hier in einem kleinen Haus steht das Radio und da wird dann übertragen. Das ist im Prinzip eine lokale Berichterstattung für die Leute, die hier leben, aber sie informieren auch über internationale Themen. Und das ist ein Projekt, was hier die Gemeinschaft, das Dorf organisiert hat, um sich besser zu informieren. As pessoas da comunidade também participam aqui da rádio? Vêm grupos ou vêm pessoas transmitir o que eles têm que falar? A comunidade em geral participa através das suas lideranças comunitárias, através da comunidade participando com o nosso telefone, através da sua vinda aqui no estúdio e de qualquer maneira que a gente possa colaborar com a comunidade, através da nossa programação rádio. A nossa rádio leva até a comunidade informações. Você viu, acabou de acontecer, utilidade pública. A gente tenta ajudar a nossa comunidade da melhor forma possível. Also er sagt, die Frage von Andreas war, ob denn auch die Leute hier aus dem Dorf aktiv mitmachen im Radio und klar passiert das. Also die Leute kommen her, also einerseits Organisationen, Gruppen, die hier arbeiten, aber die rufen auch an, hier ist ein Telefon im Studio, wenn sie Probleme haben oder wenn sie sich zu Wort melden wollen, irgendwas sagen oder auch, wenn es ein Problem gibt. Jetzt zum Beispiel ist gerade jemand vorbeigekommen, der seinen Führerschein verloren hat und der hat jetzt gesagt, hier, sende doch das mal bitte kurz und wenn der wieder auftaucht, dass sich die Leute hier melden können. Also das hat auch eine ganz spezifische lokale soziale Funktion. Ich würde jetzt fragen, inwiefern es auch Repressionen gegen das Radio gibt, weil es wird ja, kommt oft vor, dass Radios in Brasilien von der Polizei geräumt werden. Gostaria saber, vocês aqui têm problemas com Polícia Federal ou Anatel, porque muitas rádios comunitárias têm esse problema que vem lá e fecha e leva a antena das rádios. Aqui é Rádio Poste, vocês também têm esse tipo de problemas ou funciona normal? Não, esse tipo de rádio poste funciona normal, mas nós já tivemos problema porque é que nós tínhamos uma rádio comunitária chamada Conquista FM. Já tivemos problema, a rádio foi fechada, muitos pais de família ficaram sem trabalho, porque a gente faz um trabalho comunitário, mas também com esses comunicadores populares que a gente agregava aqui na nossa rádio Conquista FM, que era uma rádio comunitária aqui do bairro, e a população ficou órfã, aqui como acho que em todo o Brasil, devido à lei, as rádios comunitárias são perseguidas, são fechadas, e as pessoas acabam ficando sem ter a sua comunicação, digamos assim, sem ter como um veículo de comunicação expressar o seu direito à livre expressão. Also er sagt, das Radio hier, was mit den Boxen arbeitet, die installiert sind, hat wenige Probleme mit dem Gesetz, aber es gibt hier zusätzlich noch ein anderes Radio, das nennt sich Conquista FM, also wie könnte man das übersetzen, Andreas? Na, Eroberung nicht, aber sozusagen irgendwie das, was sie erreicht haben. Genau, und die sind geschlossen worden vor kurzem hier, sind ja mehrere Radios vor dem Sozialforum von der Polizei dicht gemacht worden, da haben sie die Antennen einkassiert oder gesagt, baut sie ab, sonst nehmen wir sie mit. Und das ist natürlich schlimm für die Dorfgemeinschaft auch hier, also die Leute sind darüber auch ziemlich verärgert, weil sie da halt viel Arbeit auch rein investiert haben und ja, das ist ein Konflikt, der weiterläuft. In Brasilien gibt es halt dieses Problem, dass gegen so kommunitäre Radioprojekte auch von staatlicher Seite vorgegangen wird. Richtig verwaist waren die Leute, sagte er. Man kann sich das relativ gut vorstellen. Ich frage jetzt kurz nach der Gemeinde, nach dem Dorf hier, wo wir uns überhaupt befinden. Você pode falar um pouco da comunidade, que grande é, quantas pessoas vivem aqui, como funciona o bairro, em comparação com uma cidade grande como é Belém, por exemplo? Aqui, a nossa ilha de Caratatu é um distrito de toda Belém do Pará, como Icoracé é um distrito. E devido a um pouco da distância, as pessoas comparam a nossa ilha como um local afastado, mas nós somos ainda pertencentes à capital paraense. Mais ou menos 25 mil pessoas, tá, aqui na nossa ilha, um polo turístico onde a população dos bairros de Belém vem até a nossa ilha para aproveitar as praias da nossa ilha toda. E temos aqui cultura, a cultura aqui é muito forte, através do carnaval, através do carimbó, através de tudo que move a cultura do nosso país, e aqui na ilha é muito bom. A comunidade falta uma participação maior para reivindicar os seus direitos. Also ich fasse mal kurz zusammen, Andreas, dann ergänzt dann gleich das, was mir jetzt hier verloren gegangen ist. Also eigentlich gehört die Gemeinschaft noch zum Großraum Belém mit dazu. Das ist ein Distrikt von Belém. Hier leben ungefähr 25.000 Menschen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das hat so die Funktion, klar, es ist hier schon ländlicher, aber es ist auch ein Ausflugsort, ein touristischer, wo Leute aus Belém dann herkommen, um das Wochenende zu verbringen. Es nennt sich schon Ilha hier eigentlich Insel. Das ist in der Nähe halt von einem Flussarm, Seitenarm vom Amazonas. Ja, das ist ein Ausflugsort. Was ist dir noch hingekriegt? Und zum Schluss hat er noch gesagt, das, was ein bisschen fehlt bei den Leuten hier, ist, dass sie noch mehr einfordern müssen in ihre Rechte, damit hier auch die Entwicklung irgendwie ein bisschen weiter vorangeht, weil es hier doch teilweise sehr schwierig ist ohne Unterstützung der öffentlichen Hand. Ich habe noch eine Frage, und zwar, was das Weltsozialforum angeht. Also, das sind ja hier viele, viele Leute nach Berlin gekommen, fast 100.000. Wie habt ihr davon mitbekommen? Ist das ein Event, der euch auch interessiert? Oder ist das komplett an euch vorbeigezogen? Oder wie ist da das Verhältnis? Ele está perguntando, como é a relação com o Foro Social Mundial? Chegaram muitas pessoas acá para Pará, para Belém. E vocês tiveram muitas informações sobre isso, a comunidade tem participação no Fórum Social. Qual a relação entre vocês aqui do bairro e o Fórum Social com uns 100 mil visitantes no Belém? A informação foi muito pouca. As pessoas aqui no bairro têm uma informação, o Fórum Social Mundial, mas só isso, sabe? Não sabem do que se trata e a gente tem que trabalhar em cima disso. Não só nós trabalhamos essa comunicação, mas que faltou a informação lá de cima. As pessoas, através das grandes mídias, só colocavam Fórum Social Mundial, mas a comunidade aqui não conseguia assimilar a verdadeira intenção. E as pessoas, o melhor de tudo isso, do Fórum Social, é esse intercâmbio que está acontecendo agora entre nós, da nossa ilha, e vocês estão chegando para conhecer as nossas belezas. Also er sagt, die Leute wissen zwar, dass das Weltsozialforum stattfindet in Belém, aber was das wirklich ist, das hat keiner so richtig verstanden. Also da fehlt es ganz einfach auch an Kommunikation, da haben sie sich bisher nicht so richtig einbringen können. Aber er ist auf alle Fälle trotzdem froh, dass wir es hierher geschafft haben und dass auf die Art und Weise trotzdem noch ein bisschen Kontakt zustande kommt. Noch eine letzte Sache, hast du noch einen Gruß ans Publikum in Deutschland, bevor wir uns hier verabschieden? Se você quer mandar um saludo para o pessoal, os ouvintes lá na Alemanha. É um prazer, sabe, falar com o povo alemão, que é um povo muito querido. A gente não sabe muito da cultura, sabe, do futebol alemão, que como o futebol brasileiro é um futebol vencedor, né? Eu sou da época do Franz Beckenbauer, do Nine, do grande jogadores, Klinsmann, um excelente jogador, acompanho futebol porque é a minha área também no rádio. E que vocês possam estar sempre bem-vindos aqui no estado do Pará, na nossa ilha de Caratateua, e que o povo alemão, com certeza, é um povo muito querido também, povo brasileiro. Also sagt einen ganz lieben Gruß nach Deutschland von hier. Leider weiß man gar nicht so viel über die Kultur in Deutschland. Der meiste Kontakt kommt auf alle Fälle noch im Fußball zustande. Und klar erinnern sich die Leute hier an Namen wie Franz Beckenbauer oder Jürgen Klinsmann. Das ist so der Moment, wo Annäherung stattfindet. Berichterstattung des Radioforums. Ja, da ist die Kunja losgesprungen. Mal fasziniert, dass an einem Ort, wo zum ersten Mal... Das war nicht unsere Schuld. Die Kunja, die sprang hier selber los im Sozialforum. Gut, das war ein Beitrag von Onda Info, Bericht vom WSF, vom Weltsozialforum in Belém. Das war das 11. Weltsozialforum. Das endete Anfang Februar diesen Jahres in Belém do Pará in Brasilien. Und da hatten wir ein paar Reportagen gebracht. Thank you. meine Füße sind für Gehende. Drum lass sie gehen. Ich bring sie wieder. Ganz persönlich, ist doch klar. Und Baby, Baby, Baby, meine Augen sind zum Sehen da. Drum lass sie sehen. Du wirst ernten, vorher Wüste war. Der schwere Duft von Anarchie liegt in deinem dunklen Haar. Du bist so gefällig wie noch nie. Alles scheint auf einmal klar. Baby, Baby, Baby, meine Lippen sind zum Sprechen da. Und wenn wir sprechen mit unseren Zungen, dann sind wir uns ganz nah. Und Baby, Baby, Baby, mein Körper ist zum Lieben da. Du kannst ihn haben, gib ihn mir wieder, wenn du fertig bist. Ihr hört Niemandsland hier bei Kontrabanda FM auf 91.4. Es ist Freitag Nachmittag. Dafür werde ich kämpfen. Ich glaube an das Licht in einem jeden Menschen. Ich glaube nicht an Grenzen, aktiviere Großfrequenzen durch alle Turbulenzen, an alle Existenzen. Ich glaube an den Willen, ich glaube an Disziplin. Ich glaube, ich muss marschieren und den durchziehen. Ich glaube, dass ich mir das hier selbst kreiere. Egal was passiert, mein Glaube hat es stimuliert. So oft hab ich kapiert, wie es funktioniert. Hab's ausprobiert und bin abgeschmiert. Und ich glaube, dass ich durch meine Fehler lerne. Ich glaube an Sonne, Mond und an die Sterne. Ich glaube an die moderne Zivilisation. hochrufen, drohen da Maus. Und mit Grün kommt ein Typ, der eine Vision hat ins Haus. Glaube zu glauben, nicht heißt so vertrauen. Und in seinem Glauben etwas aufzubauen. Und ich glaube an die Frauen, ich glaube an die Männer. Ich glaube, Kinder sind der gemeinsame Nenner. Ich glaube an jede Wahrheit, aber an jede Klarheit, an Reime und Nahrheit. Und jede Möglichkeit breit verbreitet. Zeit in der City, ich glaube an Graffiti, bunt besprühte Wände und magische Umstände, suburbanischer Verbände, im Mauerfall der Wände und dann ein gutes Ende. Ich fühle, was ich glaube, ich glaube, was ich fühle, spüre Lebensenergie, immer mein Soul and Body. Ich glaube an Synergie und an die Abenteurer des freien Geistes. Doch was heißt es, ein Geist, der weit gereist ist, wo Freiheit heißt es, Rightness for free, fight heißt es, this is killing und kein Kompromiss. I raise my fist, move my wrist in a circle, twist, care nur damit ihr es wisst. Man kann am Ende deal, ey, war mal skills, ich glaube, was ich will, ich glaube, was ich will. Estáis escuchando Niemands Land. Un programa no solo en lengua alemana. En Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Freitag, der 27. Februar 2009. Die vermischten Nachrichten, Meldungen und Katastrophen. Berlin, was passiert mit Opel? Das ist die Frage, die die Medien sich stellen und auch die Öffentlichkeit und die betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter. Soll der Bund dem krisengeschüttelten Autobauer Opel finanziell beispringen? Darf, kann er es überhaupt angesichts der Milliardenprobleme des US-Mutterkonzerns General Motors und der Schwierigkeiten der gesamten Branche? Einerseits ist die Angst groß vor dem Verlust tausender Jobs, nicht nur am Standort Bochum. Auf der anderen Seite ist die Geschichte staatlich unterstützter Industrie voller Flops auch. Doch im Superwahljahr 2009 könnte mancher Politiker auf Stimmenjagd alte Grundsätze über Bord werfen. Auf der Spiegel-Homepage ist im Moment zu lesen: Sanierungsplan, mehr Unabhängigkeit für Opel. Der deutsche Autobauer will zur eigenständigen Geschäftseinheit werden und sich damit stärker vom siechen US-Mutterkonzern General Motors trennen. Damit dieser Rettungsplan eine Chance hat, braucht das Management allerdings frisches Kapital. Achtung Leute, 3,3 Milliarden Euro wollen sie haben, um diesen Konzern künstlich über Wasser zu halten und die Autoindustrie zu subventionieren. Da fragt man sich, muss das sein? Soll man die nicht einfach sich kleinschrumpfen lassen, beziehungsweise wie auch manche Kritiker oder auch manche alternativen Ökonomiker und Ökonomisten und Wirtschaftswissenschaftler sagen, sollte man die nicht gezielt und kontrolliert untergehen lassen, eingehen lassen? London als Musterland des Kapitalismus galt Großbritannien lange Zeit. Doch nun trifft die Weltwirtschaftskrise das von Premier Gordon Brown regierte Königreich so hart wie kaum ein anderes Land. Die Briten hatten sich vom Investmentbanking abhängig gemacht und ihren Boom mit Schulden finanziert. Das heißt, Hütchenspiel auch da, aufgeblasene Wirtschaft. Das rächt sich. Die Arbeitslosigkeit steigt rekordschnell, die Wirtschaft schrumpft, das britische Pfund stürzt ab. Und der Stolz der Briten ist längst einem tiefgreifenden Ohnmachtsgefühl gewichen. Eine sehr unappetitliche Affäre ist das Thema, wie soll man es nennen, das Thema Cross-Border-Leasing, CBL, so heißt das. Cross-Border-Leasing haben viele Gemeinden, viele Kommunen, viele Städte haben das betrieben. Das ist auch so eine Art Zaubertrick, ein Hütchentrickspiel, das jetzt aber leider den Städten und auch dem Steuerzahler sehr, sehr teuer zu stehen kommen kann. Viele Städte befürchten nämlich jetzt Millionenverluste, weil sie sich auf gewagte Leasinggeschäfte mit US-Betrügern, mit US-Investoren einließen, die nun, wie gesagt, in der Finanzkrise zu platzen drohen, beziehungsweise auch zum Teil schon geplatzt sind. Die Gefahren der komplizierten Vertragskonstruktionen, die waren allerdings schon lange bekannt, aber man hat sich da nicht beirren lassen und ist lieber den Betrügern gefolgt als den vernünftigen Warnern. Wie gesagt, CBL hieß das bei Experten, dieser Trick, Cross-Border Leasing. Die Regeln waren immer gleich. Eine Kommune vermietete eine Kläranlage oder die Wasserversorgung langfristig an Anleger in den USA und mietete sie sofort zurück. Die Investoren konnten ihren Einsatz von der amerikanischen Steuer absetzen. Ein Teil dieser Steuerersparnis floss zurück an die Deutschen. Sie bekamen das Geld als sogenannten Barwertvorteil gleich nach Vertragsschluss ausgezahlt. In Böblingen waren es 10 Millionen Euro. Ja, da war einer schlau in Böblingen. So verlockend schienen diese Deals, dass viele Kommunen nicht widerstehen konnten. Etwa 150 Verträge wurden abgeschlossen über mindestens 30 Milliarden Euro. Schätzungen gehen sogar bis zu 80 Milliarden Euro. In Leipzig und Berlin waren es die Straßenbahnen, in Wuppertal eine Müllverbrennungsanlage und die Bochumer setzten ihr Kanalnetz ein. Mehr als 1 Milliarde Euro floss wieder zurück an die Kommunen und dort wurde sie längst verfrühstückt. Das Geld ist weg, die Schulden sind geblieben für die nächsten 30, 40, 50, 60, 70 Jahre. Die Firmen haben normalerweise ihren Sitz auf den Bahamas oder auf den Kaimaninseln. Und die Experten haben jetzt tausende Seiten von Vertragspapieren, die sie jetzt erstmal richtig studieren müssen. Die wissen zum Teil gar nicht, was sie da unterschrieben haben. Denn Achtung, jetzt kommt noch ein Hammer. Die Verträge waren zum Teil geheim. Das heißt, niemand, auch nicht die Kommunen, durften da einsehen. Tja, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Da kann man nur sagen, Schildbürger, reingefallen. Superman. Dass die scheinbar schöne Welt des CBL endlich war, wurde schon vor 4 Jahren klar, als der amerikanische Kongress das entsprechende Steuerschlupfloch stopfte. Doch zunächst spürten die Kommunen wenig. Das änderte sich im vergangenen Herbst, als im Zusammenhang mit der weltweiten Finanzkrise der US-Versicherungsgigant AIG mit mehr als unvorstellbaren 150 Milliarden Dollar vom amerikanischen Staat gerettet werden musste. Da auf einmal allen schwante und allen schwante und vielen Kämmerern schwante auf einmal, dass sie ein Problem haben könnten. Denn ausgerechnet AIG hatte bei CBL-Deals eine Schlüsselrolle inne. Der Versicherungskonzern garantierte oft die vertraglichen Leistungen, zumindest an die Investoren. Und Kommunalpolitiker erinnerten sich an die Warnungen von Kritikern, die immer schon darauf hingewiesen hatten, dass Cross-Border-Leasings hochriskante und diffizile Finanztransaktionen sind, die am Ende die Kommunen nach Schätzungen von Experten bis zu 26 Milliarden Euro kosten könnten. Berlin, Thema Proteste. Unter dem Schlachtruf, wir zahlen nicht für die Krise, rufen Gewerkschafter, Gewerkschaftsgruppen und Globalisierungskritiker von Attac zu Demonstrationen in Frankfurt am Main und Berlin auf. Sie sollen den Auftakt bilden zu einem Protestjahr für den schon lange fälligen sozialen, ökologischen und demokratischen Umbau der Gesellschaft. Der Politikwissenschaftler und Attac-Aktivist Alexis Pastadakis, der ist 31 Jahre alt, gehört zu den Organisatoren des Protestbündnisses. Er hat dem Spiegel ein Interview gegeben. Die Frage lautete, was bedeutet Ihr Schlachtruf? Wollen Sie keine Steuern mehr zahlen? Pastadakis, wir sind der Meinung, dass die Kosten der Wirtschaftskrise diejenigen zahlen sollen, die von der Globalisierung am meisten profitiert haben. Frage, Deutschland hat als Exportweltmeister insgesamt davon profitiert. Pastadakis, nein, die Masse der Bevölkerung hat nichts von dem Boom gehabt. Die musste sich in Lohnrückzahlung, in Lohnrückhaltungen üben. Die Vermögenden dagegen haben ihren Reichtum nochmal kräftig steigern können. Deshalb wäre eine Sonderabgabe für Superreiche nur gerecht. Frage: Sie wollen die Aldi-Brüder oder die Familien Klatten und Otto schröpfen? Pasadakis, ja. Insbesondere die sollen zur Kasse gebeten werden. Wir verlangen, dass die Reichen zwischen 5% und 20% ihres Vermögens als Steuern hergeben. Spiegel: Und dabei soll genug Geld zusammenkommen, um die Rettungspakete zu finanzieren? Pasadakis, die Bundesregierung hat bisher 480 Milliarden Euro an Bürgschaften und Kapitalspritzen für Banken bereitgestellt. Allein seit dem Jahr 2002 sind die privaten Vermögen in Deutschland um fast 800 Milliarden Euro gewachsen. Da gäbe es eine Menge zu holen. So wie bisher kann man jedenfalls nicht weitermachen. Frage: Wieso? Antwort: Die EU-Kommission schätzt in einem geheimen Papier, dass die Banken noch auf faulen Papieren im Wert von mehreren Billionen Euro sitzen. Dafür zu haften, würde jeden öffentlichen Haushalt überfordern. Deshalb wäre es besser, Banken kontrolliert bankrott gehen zu lassen, sie in die öffentliche Hand zu übergeben und dann wieder zu rekapitalisieren. Dann wären die Steuermilliarden sinnvoll genutzt. Frage: Rechnen Sie mit einer hohen Beteiligung an Ihren Protesten? Pasadakis: Für viele Menschen ist die Krise immer noch sehr abstrakt. Dennoch wachsen unsere Mitgliedszahlen zurzeit rasch. Nach den Aktionen in Frankreich rufen wir in Deutschland für den 28. März kurz vor dem Weltfinanzgipfel in London zu Demos auf. Noch ein paar Kurzmeldungen. Noch einmal etwas vom Finanzskandal. Man könnte 10 Stunden Sendung nur mit den Finanzskandal-Geschichten füllen. Da gibt es eine der vielen tausend Skandalmeldungen. Er ist der Inbegriff des schamlosen Bankers. Der frühere RBS-Chef Fred Godwin oder Goodwin bezieht eine Staatsrente von 693.000 Pfund im Jahr, obwohl er die britische Bank praktisch in den Ruin geführt hat. Die Öffentlichkeit ist entsetzt, die Regierung steht am Pranger. Auch der Vatikan hat seinen Ärger mit dem Holocaust-Leugner Williamson. Klartext aus dem Vatikan: Die katholische Kirche hat Richard Williamson aufgefordert, seine Leugnung des Holocaust vollständig und öffentlich zu widerrufen. Das letzte halbherzige Statement des Rechtsaußenbischofs reiche nicht aus. Noch einmal Großbritannien. Da gibt es Science-Fiction-Meldungen. Die sind nicht so schön. Die sind nicht so schön anzuhören. Die Briten präsentieren Kriegsgerät der Zukunft. Leichte und nahezu unsichtbare Roboter. Stoßdämpfender Schleim. Ganze Flotten von unbemannten Flugzeugen. Das britische Verteidigungsministerium hat sich für die Zukunft einiges vorgenommen. Eines scheint sicher: Maschinen sollen in zukünftigen Kriegen die große Rolle spielen. Schön wäre es natürlich, wenn Maschinen gegen Maschinen kämpfen würden und wenn dann die stärkeren oder besseren Maschinen gewinnen und keine Menschen würde mehr ein Haar gekrümmt. Das wäre natürlich der ideale Traum. Und möglichst auch weit weg, irgendwo auf einem einsamen Planeten, sollten die Maschinen untereinander die Kriege unter sich ausmachen. Und die Politiker, die diese Kriege dann angezettelt haben, sollten dann auch auf diesem Planeten mit diesen Maschinen leben. Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg sieht staatliche Hilfen für Opel nur als letztmöglichen Lösungsweg an. Zunächst müssten alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Einer Loslösung des Autoherstellers aus dem Mutterkonzern General Motors stehe er wegen der umfangreichen Verstrickungen skeptisch gegenüber, so der Minister. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet unterdessen, dass der US-Mutterkonzern sämtliche Opel-Patente und Rechte an den Fahrzeugentwicklungen in Händen hält. Die Deutsche Telekom hat trotz Wirtschaftskrise und eines leicht rückläufigen Umsatzes ihren Gewinn 2008 mehr als verdoppelt. Laut Vorstandschef Obermann hat sich der Konzern durch Kostensenkungen und Personalabbau stabilisiert. Außerdem habe sich vor allem das Mobilfunkgeschäft positiv entwickelt. Für das laufende Jahr erwarte man ähnliche Werte wie für 2008, hieß es. Die Vereinigten Staaten wollen ihre Kampftruppen im Irak bis zum 31. August 2010 abziehen. Dies bestätigte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Rice. Etwa 50.000 Soldaten sollten zunächst noch im Land verbleiben, bis auch diese dann Ende 2011 abgezogen würden. Unterdessen hat US-Präsident Obama den Kongress um weitere 75 Milliarden Dollar für die Kriege im Irak und Afghanistan gebeten. Nach neuen palästinensischen Raketenangriffen hat die israelische Luftwaffe mehrere Ziele an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten beschossen. Israelischen Angaben zufolge sollen seit Ende der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen mehr als 100 palästinensische Raketen in Israel eingeschlagen sein. Das waren die Nachrichten aus dem Spiegel Nachmittags TV. Kurz und kompakt, das Aktuellste vom Nachmittag. Noch ein paar weitere Kurzmeldungen. Die große Verschwendung, die Wirtschaft schrumpft dramatisch. Steuermilliarden verschwinden in Rettungsfonds und Konjunkturpaketen. In Zukunft werden wir den Gürtel wohl noch enger schnallen müssen. Dass wir uns dabei nicht unbedingt einschränken müssen, zeigt das Greenpeace-Magazin. Alternative Vorschläge zum Wirtschaften, zum richtigen Wirtschaften, alternative Vorschläge zum Thema Finanzen haben möchte und lesen möchte und aufgegriffen haben möchte, der sollte einmal auf die Seite des Greenpeace Magazins gehen. Die Greenpeace-Autorin Katja Nündl hat sich für die aktuelle Ausgabe des Greenpeace-Magazins auf die Spuren der alltäglichen Verschwendung in Deutschland gemacht und durch Gedankenlosigkeit, Gier oder schlicht die Logik der industriellen Produktion wandern täglich gigantische Ressourcen, buchstäbliche Mülleimer. Die Auswüchse unserer Wegwerfgesellschaft, jährlich wandern mehrere Millionen Tonnen Lebensmittel in den Abfall. Zusammen mit 20% aller Medikamente, die hierzulande verschrieben werden. In allen Lebensbereichen, vom Papierverbrauch über die Energieverschwendung bis hin zu verbauten Bildungschancen, kostet uns ein scheinbarer Überfluss, der sich nicht selten mit Gedankenlosigkeit paart, Jahr für Jahr Milliardenbeträge. An 10 Beispielen zeigt das Greenpeace-Magazin nun, wo wir am meisten vergeuden. Über Gier und Maßlosigkeit in der Wirtschaft sprach für die aktuelle Ausgabe der ehemalige Chef des Handelskonzerns Metro, Klaus Wiegand, mit dem Autor Thoralf Staudt. Dass in deutschen Unternehmen einiges im Argen liegt, zeigt nicht nur der Korruptionsskandal bei Siemens, sondern auch die jüngsten Spitzelaktionen der Deutschen Bahn. Wie gefährlich es für Arbeitnehmer sein kann, Unregelmäßigkeiten im eigenen Betrieb an die Öffentlichkeit zu tragen, hat dann die Autorin Andrea Hösch in einer Reportage über die sogenannten Whistleblower recherchiert. Außerdem weiterhin zu lesen, Heizen, so sparen Sie bares Geld, ein Bericht über Sylt, die Zerstörung einer Insel, Thema Vitamine, warum zu viel des Guten nicht gesund ist, sowie weitere Reportagen, Hintergründe und Interviews. Wie gesagt, das Greenpeace-Magazin gibt es am Kiosk oder auch im Abo oder in Auszügen und in Überblicken im Internet. Thema Gefangenenlager. Washington. Nach einer Entscheidung des US-Justizministeriums bleiben die 600 Inhaftierten des Gefangenenlagers Bagram in Afghanistan auch künftig elementare Grundrechte verwehrt. Ein Antrag von 4 Gefangenen auf Haftprüfung wurde zurückgewiesen. Damit setzt Obama die Praxis der Bush-Regierung leider fort. Die Betroffenen einen Prozess vor US-Zivilgerichten stets verwehrte. Ein Bericht des Pentagons, nachdem das Lager Guantanamo in Einklang mit den Genfer Konventionen stehe, sorgte für weitere Irritationen. Frankfurt. Seit Ende Mai protestieren Aktivisten in einem Waldbesetzercamp gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens. Dem wirtschaftlich zweifelhaften Projekt sollen 300 Hektar Wald zum Opfer fallen. Obwohl noch 120.000 Musterklagen gegen den Ausbau anhängig sind, wurde mit den Rodungen bereits begonnen. Die Polizei hat nun auch das Besetzercamp im Kelsterbacher Forst geräumt. Mindestens 50 Tote bei Kämpfen im Südsudan. Bei Kämpfen zwischen Milizen und sudanesischen Regierungstruppen sind in der Stadt Malakal im Süden des Landes in den vergangenen Tagen etwa 50 Menschen getötet worden. Bayer erhöht Dividende auf Rekordniveau. Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer erhöht die Dividende auf ein Rekordniveau. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2008 soll die Ausschüttung um 5 Cent auf 1,40 Euro je Aktie steigen, teilte die Bayer AG am heutigen Vormittag mit. Irak. Irak-Rebell aus Niederlanden bekennt sich in US-Verfahren schuldig. Ein niederländischer Staatsbürger, der als erster Aufständischer im Irak vor ein US-Bundesgericht gestellt worden ist, hat ein Schuldeingeständnis abgelegt. Das berichtet die Washington Post. Abwrackprämie jetzt auch fürs Fahrrad. Tausende Protestmails nerven Behörden. Das ist ein Bericht aus Berlin. Mit der Bearbeitung der täglichen 10.000 neuen Anträge für die Autoabwrackprämie fühlen sich die Mitarbeiter des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eigentlich ausgelastet. Aber das reicht nicht. Seit vergangener Woche müssen sie sich auch noch mit tausenden E-Mails rumschlagen, in denen Fahrradfahrer die 2.500 Euro Prämie zur Ankurbelung der Automobilindustrie für die Verschrottung ihrer Drahtesel reklamieren. Die Behörde droht dem umweltorientierten Verkehrsclub Deutschlands, VCD, der mit der Aktion gegen die einseitige Berücksichtigung des Autos protestieren will, mit einer Klage. Der VCD reagiert kurz und knapp. Wir lassen es drauf ankommen. Auslöser des Streits, der demnächst die Justiz beschäftigen könnte, ist ein vorgefertigter Protestbrief auf der VCD-Internetseite gegen die angeblich autofixierte Konjunkturpolitik der Bundesregierung. Fahrradfahrer können Namen und Anschrift ergänzen und den Brief online an die Behörden im hessischen Eschborn schicken. Darin heißt es unter anderem: Ich will mein altes Fahrrad verschrotten lassen und mir ein neues kaufen. Deshalb will ich eine Umweltprämie für den Kauf eines neuen Fahrrads und Fahrausweise für den öffentlichen Verkehr in Höhe von 2.500 Euro beantragen. Den Brief gibt es auch in einer zweiten Variante. Mein Auto ist älter als 9 Jahre. Es ist eine Dreckschleuder und ich will es verschrotten lassen. Mir dafür aber kein neues Auto kaufen, sondern auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umsteigen. Deshalb will ich eine Umweltprämie von 2.500 Euro beantragen. Bis zum heutigen Freitagmittag gingen über 2.300 E-Mails ein. E-Mails heißt hier Anträge auf Abwrackprämie für das Fahrrad. Noch eine schaurige Nachlese zum Thema Irak. Fakten. Der Krieg im Irak hat Zehntausende Menschen das Leben gekostet und Milliarden Dollar verschlungen. Zahlen und Fakten. Truppen. Die USA und ihre Verbündeten marschierten im März 2003 in den Irak ein. Anfangs beteiligten sich rund 40 Staaten an der Operation Iraqi Freedom. Rund 300.000 Soldaten waren in der Region stationiert. Bis heute ist die Führungsmacht USA der größte Truppensteller. Großbritannien der wichtigste Partner nach wie vor. Deutschland und Frankreich wurden wegen ihrer ablehnenden Haltung zum Irakkrieg vom damaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld als altes Europa geschmäht. Seit 2004 schrumpft die Koalition der Willigen, so wurde sie von den Bush-Kriegern genannt. Nachdem das UN-Mandat Ende 2008 ausgelaufen ist, müssen die ausländischen Truppen das Land verlassen. Die britischen und australischen Soldaten sollen bis Ende Juli abziehen. Die rund 140.000 amerikanischen bleiben aufgrund eines bilateralen Abkommens vorerst im Land. Thema Kriegsopfer. Die Zahl der getöteten irakischen Zivilisten liegt Schätzungen zufolge bei mehr als 150.000, andere Schätzungen sprechen von fast 1 Million. Die USA verloren über 4.000 Soldaten, die Briten rund 200, andere Partnernationen insgesamt etwa 150. Außerdem starben rund 9.000 irakische Soldaten und Polizisten und mindestens 136 Journalisten. Themeinführungen. Seit Beginn des Krieges wurden im Irak mindestens 306 Ausländer entführt. Fast die Hälfte davon wurde wieder freigelassen. Mindestens 57 wurden getötet. Rund 90 Schicksale sind ungeklärt. Geschätzte Kriegskosten. Die Gesamtausgaben für den Krieg sind nicht bekannt. Der US-Kongress bezifferte die amerikanischen Kosten für die Jahre 2003 bis 2009 auf rund 660 Milliarden Dollar. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz erläuterte 2008 in einem Buch, warum er von einem Gesamtaufwand von 3 Billionen Dollar ausgehe. Noch einmal kurz Meldungen zum Abschluss unseres heutigen Niemandslands Katastrophenblog. Geteiltes Echo auf Einheitsregierung der Palästinenser. Die Bemühungen der verfeindeten Palästinensergruppen um die Bildung einer Einheitsregierung sind in Israel und bei den Palästinensern selbst auf geteiltes Echo gestoßen. Bioverbände fordern von der Regierung ein Nein in Brüssel zu Genmais. Die Biobranche hat von der Bundesregierung beim Thema Genmaisanbau ein klares Nein in Brüssel gefordert. Deutschland ist bei den bevorstehenden Abstimmungen im EU-Umweltministerrat das Zünglein an der Waage. Und zum Abschluss noch eine Meldung zum Thema Klimaforschung. Kohlendioxidgehalt weit über normalen Werten. Der Gehalt des Treibhausgases Kohlendioxid ist in der Atmosphäre bereits deutlich höher als zu früheren Warmzeiten auf der Erde. Aber es wird noch viel dramatischer kommen. Das sagt Klimaforscher Professor Peter Lemke am Freitag in Bremerhaven, am heutigen Freitag auf der deutschen Abschlussveranstaltung zum internationalen Polarjahr, PIPY. Rund 50.000 Wissenschaftler und Techniker aus aller Welt hatten seit Ende 2007 im IPY ihre Klimaforschung in Arktis und Antarktis gebündelt. Deutsche Wissenschaftler gestalten 70 der 160 Projekte. Bei der Untersuchung von Eisbohrkernen stellten die Forscher um Lemke zufolge fest, dass der Kohlendioxidgehalt während der vergangenen Warmzeiten rund 280 ppm, das sind Parts per Million, betrug. Jetzt sind wir bereits bei mehr als 380 ppm, aber die Werte werden in den nächsten Jahrzehnten noch gewaltig steigen. Asphalt, kalt unter meinen Füßen. Dabei würden meine Füße lieber mal die Erde grüßen. Ich sehe an die Wand, nicht auf weites Land. Bin angespannt, ausgebrannt und krepier fast. Jeden Winter hier frier ich mir einen Arsch ab in der Großstadt. Ist das Leben komisch und abstrakt gestylt und abgefuckt. Öfter frag ich mich, wieso gebe ich mir das Leben in einem Gehege hier? Was passiert ist paradox, wie stillt sie in der Boxer? Soll ich Peter und hassen oder lieben? Ich fühle mich durch diesen Widerspruch zerrieben. Ich bin Stadtkind, das durch die Stadt schwimmt. Ich bin Stadtkind, das in der Stadt ertrinkt. Ich bin Stadtkind, das durch die Stadt schwimmt. Ich bin Stadtkind, das in der Stadt ertrinkt. Ja! Bin Schamane mit urbanem Totem. In den Straßen lese ich Omen. Es wohnen Millionen Personen in Babylonien. Ich fühle mich wie ein Spionrichter mit einem Tonsrichter, Perspektive von einem Schiedsrichter. Meiner Liebe, manchmal kriege ich da die Krise. Jeden Tag werde ich gefragt, ob ich Kleingeld habe. Also gebe ich was ab, Menschen mit einem Schorreblick, Menschen vom Alkohol gefickt. Und ich bin im Konflikt, was nützt es, hilft es oder unterstützt es? Das bleibt inwieweit treibt mich das in die Fänge der Menge, die ich nicht kenne. Im Schein der Lichter verschwimmen die Gesichter. In Großstadtrichter. Ich bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind, bin Stadtkind Fortschritt auf dem Laufband. Oh. Gegen jede Hauswand, was ich dabei rausfand, bald ist das alle pausant. When the nature strikes back, you got the whack effect. Um your whack, doch jetzt steck ich mittendrin. Bevor ich hier beginne, halt beginne. Besinne mich meiner Sinne und meine innere Stimme sagt mir, ich spinne. Check doch mal die Regenrinne deiner Lebensqualität. Wenn man nicht mehr weiß, wann der Tag ausgeht, wenn man nicht mehr fühlt, wie die Sonne Haut brennt, wenn man nichts mehr weiß, weil man nicht mehr aus dem Haus geht, wenn man nicht mehr fühlt, wie der Nintendo dann aufbläht, ist der Ausweg auf dem Lauf steht, wenn die Metropole auflädt. Ich bin Stadtkind, das durch die Stadt schwimmt. Ich bin Stadtkind, das in der Stadt antrinkt. Ich bin Stadtkind, das durch die Stadt schwimmt. Ich bin Stadtkind, das in der Stadt antrinkt. Ich bin Stadtkind, das durch die Stadt schwimmt. Ich bin Stadtkind, das in der Stadt antrinkt. Ich bin Stadtkind, das durch die Stadt schwimmt. Ich bin Stadtkind, das in der Stadt antrinkt. Ich bin Stadtkind. Er war der musikalische Kopf der Hamburger Band Deichkind, Sebastian Hackert. Er ist tot. Der Produzent Sebastian Sebi Hackert. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Musiker bereits am Samstag gestorben, im Alter von nur 32 Jahren. Mit seiner Band hat er in den vergangenen Jahren den Deutschrap auf die Clubtanzflächen gebracht, Sebastian Sebi Hackert. Produzent und festes Mitglied der Hamburger Band Deichkind, die einen genreübergreifenden Sound zwischen Hip-Hop und Techno prägte. Zeit war ohne euch so leer. Für manch einen ist es viel zu lange her. Doch jetzt wird es derber, als es jemals war. Malte, Buddy und Philipp sind wieder da. Doch jetzt für immer und ewig. Oh, niemand kennt sie auch. Hier kommt die Smarten, Girl. Und ihr Arsch zu brennen. Und ja, da steht ihr drauf. Wie heute bekannt wurde, starb Hackert bereits am vergangenen Samstag in seinem Haus in Hamburg. Am Dienstag bestätigte Hackerts Plattenfirma Universal einen entsprechenden Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburg, RBB, vom Vorabend. Über die genaue Todesursache wurden bisher noch keine Angaben gemacht. Der Tod sei vollkommen unerwartet und plötzlich eingetreten, hieß es in einem Statement der Band. Sebastian Hackert wurde 32 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn. Baby, tut mir leid, ich weiß was, was du nicht weißt. Niemand stoppt die Kurve im Reich. Der Beat ist dir zu stumpf, ach so. Du stehst auf Kunst, du bist wirklich gebildet und ernährst dich gesund. Dein Grips im Kopf macht dich schnell und fleißig. Ich kiff ganz oft und penn bis 11:30 Uhr. Du bist empört und irgendwie stört es dich. Pfui, das gehört sich nicht. Du bist wohl nicht so bürgerlich. Auch wenn Tatz und Fatz bei dir willkommen sind, der Masterplan steht trotzdem nicht im Feuilleton. Bleiben wir beim Thema Musik, beim Thema deutsche Stars. Bei der Echo-Verleihung präsentierte sich die darbende Musikbranche glamouröser denn je. Aufstehmännchen wie Paul Potts, Michael Hirte oder Udo Lindenberg wurden als Hoffnungsträger einer Gesellschaft gefeiert, in der die alten Erfolgsstrategien keine Chance mehr haben. Die Musikindustrie zeigte ihre neuen Zähne. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Beziehungsweise online. Unvermeidlich war es, dass irgendwann an diesem sehr langen Abend Paul Potts, der ehemalige Handyverkäufer mit dem ehemals so schiefen Kiefer, der Welt noch einmal sein rundum renoviertes Gebiss präsentierte, um den Preis als Künstler international Pop-Rock entgegenzunehmen. Später schmetterte er dann zum x-ten Mal seine Puccini-Arie, während ihm von der Hallendecke der Sternenstaub auf die Schultern rieselte. Jetzt auf den Monitor, mein Gott, was haben die Post noch vor? Die bleiben jetzt Bild zum Bild, die Leute setten Bild, die können hier nicht mehr weg, trotz die Wette gilt, die mit den fetten Brillen, die alles besser wissen, legen die Bücher weg, jetzt kommen die Leckerbissen, ihr wollt den Himmel küssen, euch fehlen die Infos, wer stoppt die Crew vom Deich? Niemand! Bingo! Aha, ich merke schon, jetzt seid ihr schwer benommen, get my song, Alter, Achtung, der Lehrer kommt, ihr wollt noch mehr davon, es tut mir mächtig leid, es ist schon kurz nach 8, vor euch ist Bettchenzeit. Baby, tut mir leid, ich weiß was, was du nicht weißt. Niemand stoppt die Crew von gleich. Du meinst, du weißt, du Bescheid. Baby, tut mir leid, ich weiß was, was du nicht weißt. Niemand stoppt die Crew von gleich. Wer stoppt uns, hä? Auf dem Weg durch Showbiz? Keiner, niemand, sowieso nicht, ist doch logisch. Denk mal nach, du Ballonkopf, der guckt Knopf auf. Hä? Wieso schafft doch? Du bist der Typ, der Man darf die deutsche Musikwirtschaft für ihre schmierigen Cross-Promotion-Aktionen verachten. Man darf sie aber auch als Vorreiter einer neuen Ökonomie feiern, der wir uns wohl alle irgendwie unterzuordnen haben. Keiner will oder kann mehr etwas für Musik ausgeben, das Popgeschäft aber bringt sein Apparat jedoch seit Jahren irgendwie über die Runden. Als das Wort Krise noch lange kein gesamtgesellschaftliches Phänomen beschrieb, da kollabierte ja bereits eine Plattenfirma nach der anderen. Trotzdem feierte die Branche jedes Jahr aufs Neue, sich selbst und ihre immer mageren Verkaufserfolge bei der Echo-Verleihung. Von der Musikindustrie lernen heißt also die Krise umarmen lernen. Und so legten die Verantwortlichen ausgerechnet nun in einer Zeit, wo das Spargebot sämtliche Wirtschaftszweige durchzieht, die größte und glamouröseste Sause hin. Nach Jahren im schäbigen Berliner ICC, wo zwischenzeitlich doch arg geknapst und gemault wurde, hatte man für gestern die schöne neue O2 World gebucht. Nein, ohne Telekommunikationsanbieter geht es eben nicht mehr. Aber das macht durchaus Sinn für die Branche, in der mit Klingeltönen und mit auf Konzerten entstandenen Handyfilmchen mehr Geld gemacht wird, als mit den Tonträgern und Tourneen selbst. Noch ein paar Meldungen zum gestrigen Echo. Und so sah man auch bei der gestrigen Echo-Ausgabe wieder im Publikum ein Meer blinkender Handys, das sich aufs Wunderbarste mit der stimmungsvollen Lichtgestaltung auf der Bühne verband. Die Toten Hosen, die später noch als alte, als beste Liveband geehrt wurden, sangen sitzend die Ballade Auflösen, während um sie herum hunderte von Glühbirnen vor sich hin funzelten. Depeche Mode brachte als Weltpremiere ihre defetistische neue Single Wrong zwischen apokalyptisch beleuchteten, umgestürzten Stahlträgern zur Aufführung und lieferte so den stärksten Krisensong des Abends. Und Achtung, Udo Lindenberg nuschelte sein Wodi-Wodi-Wodka im Astronauten-Outfit zwischen Mondraketen aus Pappe, während über ihm sanft ein leuchtender Riesenluftballon mit dem Antlitz unserer Erde leuchtete. Danach gab es dann für Udo Lindenberg noch die Trophäe als bester Künstler national, was schon deshalb bemerkenswert ist, weil er ja bereits vor 17 Jahren den Echo für sein Lebenswerk erhalten hat, also jene Auszeichnung, mit der man eigentlich wohlwollend in den Ruhestand geschickt wird. So gesehen bekam die gefeierte Rückkehr des alten Herrn durchaus eine symbolische Kraft für die Musikbranche als Ganzes. Totgesagte leben länger. Seine Dankesrede wurde zum virtuos ausholenden 3-Minuten-Monolog eines Aufstehers. Sagt, muss das jetzt sein? In ein paar Jahren krieg kein Hahn mehr nach Luft ihm rein. Ich sag, Vater, hör mal zu, ich mach das bis zum letzten Tag. Ich bin geboren für das, wie Norbert Masche in der Geschäfte macht. Am besten klappt's, wenn man aus seinem Job ne Party macht. Also was soll das Gerede vom festen Arbeitsplatz? Ich sag dir was, ich hab keinen Bock aufzustehen mit ner Fresse zum Job und dann gestresst wieder nach Hause gehen. Außerdem mach ich lieber Platten und Videos. Da steht doch bald ein riesengroßer Jeep im Hof. Diese Shows füllen mich auf und auch mit Portemonnaie. Also hebt die Hände, wenn das für euch in Ordnung geht. Wir sind geboren für das. Wir sind geboren für das. Wir sind geboren für das. Die Hamburger Gruppe Deichkind. Deichkind, wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind, wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich. Ihr kennt doch das, Deichkind. Leute kommen, weil sie Geheimnisse für Hits wollen. Top Secret, wie geheime Schriftrollen. Aus Pergamentpapier, wie macht die Welt das hier? Das verrate ich nicht, auch wenn er mir sympathisch bist. Ich sag es nicht, es bleibt geheimnisvoll. Die zum Teufel machen die aus Dreck reines Gold. Wenn ich dir zeigen soll, was hier die Formel ist, erfordert es wie Zeit. Ich weiß, dass du hier dann noch morgen sitzt. Und zwar genervt, du musst lernen, dass das Rezept für dicke Tracks nicht an der Pinnwand deiner Uni steckt. Ich halte mich bedeckt. Du willst die Formel wissen? Ha, ha, ha. Baby, isn't. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind. Eins ist klar, dass du dabei bist. Beim nächsten Live-Gig von Deichkind. Dass du die heißen Styles willst, weiß ich. Du kennst dich das Geheimnis, das ist neidisch. Das ist der Mega-Kick, da baust jeder mit. Vom Lehrer bis zu der Streber-Kids. Das versteht das nicht. Sie fragen nach, wie macht ihr das? Sie denken, ich sag ihnen das. Die echten Heads und das Rezept. Sie kriegen's nicht raus, denn ich hab's in meinem Arsch versteckt. Denken, ich sage jetzt, wie man den super Scheiß mischt. Das bleibt unser Geheimnis. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind. Wenn man Leute auf eine Reise schickt, wissen die meisten nicht, es bleibt ungeklärt. Weil es ein Geheimnis ist. Guck doch mal, die Fans und Groupies. Dancen tun die, Fashion tun die. Ihr wollt dahinter kommen, was wir hervorbringen. Doch das Rezept bleibt verborgen im Tresor drin. Was euch im Ohr klingt, findet ihr rätselhaft. Wie kommt denn das? Sag ich nicht, wenn ihr nichts dagegen habt. Alle Köpfe brennen, weil niemand versteht. Ihr wollt wissen, wie es geht. Ihr kommt ein bisschen zu spät. Ihr fragt euch sicher, wie die Typen auf die Texte kommen. Bestimmt nicht, wie ihr denkt, mit dem Blick ist Lexikon. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind. Du weißt es nicht. Was das Geheimnis ist. Tut mir leid, bitte. Wenn du beleidigt bist. Ja, ich verrate dir nicht. Was das Geheimnis ist. Tut mir ja leid, bitte. Aber ich sag's dir nicht. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind. Wie macht ihr das? Geheimnis, so ist das. Und so bleibt es. Wie derbe das? Weiß ich, ihr kennt doch das. Deichkind. Ich bin ja damals angefangen, da habe ich bei, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, Siemens als Halbleiter jahrelang. Später habe ich mich dann selbstständig als Seminar, ich habe hier bei einer Bank ein großes Seminar geleitet mit dem Titel, was war das nochmal, wenn Geld alles ist, was ist dann nichts? Diese Bank gibt es allerdings nicht mehr. Und ich habe der Herr, bitte. Dazu haben wir keine Zeit. Sie können das morgen auf meinen Anruf beantworten. Also ich habe dieser Herr, mit dem ich oft... Ja, das ist Piet Klocke. Das ist der Mann, der Comedy-Mann, der Komiker der keinen einzigen Satz zu Ende spricht. Alle Sätze bleiben schwebend, unbeendet im Raum stehen. Rein physisch, der Herr Rürup hat ja gerade jetzt in unseren Zeiten, wo Deutschland ja eine Frau als Heimleiterin ist er für die Rente. Und jetzt sind wir beim Grund meines Kommens. Man hat mich nicht, und das ist da, es gibt die nach dem Bekannten, die Rürup-Rente, und die, davor gab es ja schon eine mit viel R, Riester-Rente, und diese beiden Sachen. Und deshalb bin ich hier, meine Damen und Herren, um Ihnen das einmal kurz und knapp, so dass Sie morgen aus dem Haus gehen und sagen, jawohl, das mit der Rente, das habe ich, das kann ich sofort. Also, ich habe, Sie brauchen sich auch keine Notizen zu machen, ich faxe Ihnen das. Also, bitte, ganz einfach mit einigen Worten. In den Satzungen der UEFA. Ja, Piet Glocke, in unserer Sendereihe, in unserer neuen Sendereihe, Frage, haben die Deutschen Humor? Der NATO. Falscher, Momentchen, ich hatte ja falscher Zettel, hier ist es so. Jetzt also, eine Basisrente bringt dadurch enorme Steuervorteile, dass die flexible Ansparphase für den, der Altersteilzeit nutzt, ja meistens ältere Jahrgänge, können also durch Hinterbliebene, falls nachweislich existent, über einen, das kenne ich, Dauerauftrag, schrittweise innerhalb der steuerlichen Förderung des Anteils wiederum eine Einmalzahlung aus einer Kapital durch Zugriff auf staatlich geförderte Gläubigeransprüche im Todesfall nur so lange auf ein Kindergeld, das ist nämlich eine Sache kurz zu Ende, auf ein Kindergeld verzichten, wie vor Rentenbeginn, aber schon innerhalb eines Jahres. Vereinfacht mir ausgedrückt, bei Kindergeld von ehemals frisch verheirateten Kindern oder Ehegatten, die nicht Teil eines Ehepaares sind, sofern sich das Kind vor der Volljährigkeit von derselben abwendet, oder noch einfacher, wenn ein dreijähriger Mann im Laufe seines, Quatsch, also wenn Sie ein Gut, wenn Sie auf Ihr Gutachten, wenn eine, Leute, eine, ganz einfaches Beispiel, eine 230 Jahre alte Webdesignerin hat 94 Jahre sowohl geriestert als auch gerührt und dabei eine um 120 Jahre jüngere attraktive Frau, abzüglich natürlich einer Internetpauschale, kann ein 108-Jähriger in den vollen Genuss seiner 20 Euro Spartgut. Moment, ich hab's jetzt. Wenn eine vierköpfige Ehefrau durch eine Anzahlung von 26 oder dann habe ich innerhalb der. Schöpfe, schöpfe ich Lebenskraft, schlürfe Lebenssaft. Danke, dass ich bitter leben darf, wie es sich erlesen hat. Euer Wesen hat mich so verzaubert. Oh ja, so manch eine Frau hat ne Brauer, die Power. So manch eine Braut hat ne Bauer. Du, ich wow, sag, ich kann nur noch staunen, kann nur noch schauen. Kicken, ob ich bleibe. Kleiner Junge, und willst du mit mir knutschen, oh Mann, dann mit Zunge wollen. schlafen oder ziehen wir auf Lunge. Spielen wir mit Blaffen oder lieben uns zugrunde. Ich weiß nur Beziehung hin, Beziehung her. Ich mag so sehr, ihr merkt mit dem weiblichen Geschlechtsverkehr. Jetzt mal ehrlich, ohne Frauen werdet Leben so spärlich und halb so gefährlich. Ey, dieses Lied geht an alle Ladies, die es so gibt. Wir schicken Grüße raus an jede süße Maus, an alle Chicas, was mit den Senoritas. Naja, ich habe das, da ist ja viel versäumt worden früher bei mir. Ja. Also mit in der Lesen. Erziehung, ja? Ja, mit Lesen ist nicht so gut. Ne? Also keiner hat sich getraut, Hitlers Großneffen ja, zu unterrichten. Ja? Genau, das ist nämlich der Knackpunkt. Ja. Also wenn sie faul waren, ja, nicht, keiner wollte sie rügen, wollte sich anlegen. Und was ich nochmal sagen will, oder auch muss jetzt, ich bin kein Nazi. Ja. Ich habe nur eben von den Leuten keine anderen Sachen zum Anziehen gekriegt. Maschine. Maschine. Links, 2, 3, 4. Morgens piept der Wecker. Fit ist ne Maschine. Toaster, Toast, ne Lecker. Fit ist ne Maschine. Strom in jeden Stecker. Das ist ne Maschine, Fahrrad oder Doppeldecker, alle ne Maschine, rotieren in Routine. Und der Aufzug ist ruckzuck, das ist ne Maschine. Die Straße wird geschrubbt von einer Reinigungsmaschine. Rezepte werden ausgespuckt aus einer Maschine. Aus einer Maschine, damit ich funktioniere. Alter, Fakt ist, die Dinger sind saupraktisch. Alles, was ein Akt ist, die Maschine macht es. Die Maschine packt es. Komisch wird gemolken von einer Maschine. Lichter in den Wolken, bestrahlt von einer Maschine. Spielzeug für die Kinder, gepresst in einer Maschine. Cybersex für Sünder, besorgt von einer Maschine. Programmersatz für Liebe. Und das Handy wing wing wing klingelingling laut. Das ist eine Maschine. Wer Staubsauger saugt und saugt, das ist eine Maschine. Wenn man Fernsehen schaut, volle Programm in einer Maschine. Stereo, Dolby, Surround Sound. Sound aus einer Maschine, die ich bediene. Aber Fakt ist, die Dinger sind saupraktisch. Alles, was ein Akt ist, die Maschine macht es, die Maschine packt es. Reader, Freder, ey ja, mit so einem Apparat werde das mir nicht so schwer. War Software, ja, wenn man ins Eibein platziert und eine Software in die Leiber installiert und einprogrammiert, wie man funktioniert, aber man abschmiert und reinkarniert. Und wenn es geht, hätte ich gerne ein Gerät, das für mich lebt. Ja. Da Fakt ist, die Dinger sind saupraktisch. Seit 13 Jahren machen die Ohrboten, das sind die Musiker, die wir gerade hören, ihre Musik. Da ist Not, der ist an den Tasten, am Bass und beim Backing. Onkel, Beats und Backings, Matze an der Gitarre und Ben, der gibt seine Stimme und Stift und Zettel, das heißt, der schreibt die Texte. Ben hatte übrigens als junger Bassist in einer Punkband angefangen. Reggae aus der Hauptstadt hat einen guten Klang, wenn man die Ohrboten hört. Gewürzt mit einer Prise Hip-Hop, Pop und anderen Elementen kommt bei diesem Quartett auch noch eine tanzbare Mischung heraus. Das Debütalbum der Combo erschien schon vor 4 Jahren auf dem Label der Toten Hosen. Und eine deutschlandweite Tournee folgte. Da sehe ich einen Rastermann. Ich stehe da so am Straßen. Die sind auch heute nicht faul. Die haben hier gerade ihre neuen Tourneedaten bekannt gegeben. Die sind schon seit einiger Zeit unterwegs, aber die haben jetzt ihre Tournee kurz unterbrochen. Aber im April geht's weiter. Ende April, am 29. sind sie in Passau. Dann am 1. Mai in Erlangen im E-Werk, am 29. Mai bei einem Open Air am Berg in Eichstätt, in Braunschweig dann und im Juni, Anfang Juni, am 17. in Görlitz bei der Campus Party. Einmal um den Globus, zwei oder drei oder fünfmal um die Welt. Und wenn einer auf Klo muss, dann gibt's ein Klo im Bus. Kein Grund, dass man anhält. Die haben auch eine neue CD rausgebracht. Ich guck mal, ob ich den Titel finde. Die Ohrboten haben eine neue CD. Sie haben jetzt die zweite. Aber wenn man auf ihre Homepage schaut, da sieht man wirklich sehr viel lustige Sachen, jede Menge kleine Videos. Ich werde mir mal eins anschauen und mal gucken, ob sich das lohnt, sich das auch anzusehen. Wir haben uns um entschieden und stiegen in Tela, Korea, besuchten die Hebräer. Unter der Baba killten wir den Kilometerzähler. Als wir in Taiwan waren, wollten wir in Sudan fahren, doch hatten wir keinen Plan, Mann. So kamen wir nach Japan. Mit Budapest, im Budapest, Mann, den war echt der Hammer. Bombenland mit Gras aus Kingston, in Zigarren aus Havanna. So völlig high, durch die Mongolei, surfen auf Hawaii, in Shanghai, gab Streck mit Polizei. War und dann in Madagaskar war ein Freak aus Alaska, der macht die beste Pasta. Basta! Das Leben ist wie eine große Autobahn. Lass uns nicht lange überlegen, sondern losfahren. Wohin ist egal und wo lang, wer mal sehen, es wird immer weitergehen. Das Leben ist wie eine große Autobahn. Lass uns nicht lange überlegen, sondern losfahren. Wohin ist egal und wo lang, wer mal sehen, es würde immer weitergehen. Die Zeit ist heute verflogen hier im Niemandsland. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das wirklich ein Moment, ein kurzer und wie immer sehr schöner Moment, hier im Radio sein zu können und zu versuchen, eine interessante, bunte, unterhaltsame und auch informative Sendung zu gestalten mit vielen, vielen Themen. Ich sage tschüss, adeo, adios, bis nächste Woche Freitag. Es geht jetzt weiter mit Italienisch, dem italienischen Programm von und mit Roberto Finocchio, Sibaldone genannt, ein sehr wunderschönes Musikmagazin mit Kultur und Beiträgen aus Politik, Geschichte und sehr hörenswert. Morgen wird unsere Sendung wiederholt von 10 bis 12 Uhr mittags und auch im Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, adeo, adios, agur, bis nächste Woche. Wohin ist egal und wo lang, wer mal sehen, es wird immer weitergehen. Das Leben ist wie eine große Autobahn, lass uns nicht lange überlegen, sondern losfahren. Wohin ist egal und wo lang, wer mal sehen, es wird immer weitergehen. Leben ist wie eine große Autobahn. Lass uns nicht lange überlegen, sondern losfahren.